Hallo meine Magic Man, hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, ich sehe gerade, meine Kamera kommt mit dem Weißabgleich wieder nicht hinterher. Normalerweise sollte es jetzt ein bisschen heller werden. Ich habe das mal auf so einen Automodus gestellt, aber macht sie nicht. Na egal, wir werden damit fertig werden. Ja, erstmal schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr hattet alle einen angenehmen und entspannten Sonntag. Ich war schon wieder mega aktiv. Ich war schon viermal mit Kimber draußen. Er hat heute viel Bewegungsbedarf. Nach dem Video gehen wir gleich nochmal raus. Ich war heute Morgen schon im Gym, habe schon Beine trainiert. Und ja, also war schon eine Menge los und das merkt man. Also ich muss wirklich sagen, ich habe auch keinen Mittagsschlaf gemacht oder dergleichen, hätte ich gerne, aber die Zeit, das war einfach nicht möglich. Es war einfach, wie gesagt, nicht möglich. Und am Sonntag mache ich auch gerne viel Haushalt nochmal, dass ich einfach Wäsche wegwasche, trockne, schon mal wieder ein bisschen was bügel für die Woche und so. Und ja, also da war heute einfach viel los. Ja, morgen kommt mein Gärtner um 11, wie ich es in der Roomtour angekündigt habe. Der wird hier erstmal richtig klar Schiff machen. Alles Unkraut, alle Kanten. Danach sieht das hier wieder richtig schön glossy aus, wie neu. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Und ja, das geht dann gleich morgen früh dann los quasi. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos. Und da bin ich wirklich ein Veteran auf dem Gebiet. Und dieses Wissen möchte ich unbedingt mal mit euch Männern teilen, weil ich weiß, dass vielen Männern das in seiner Finalität und auch, oder auch in der finalen Härte überhaupt nicht klar ist. Und deswegen möchte ich das, wie gesagt, gerne mal mit euch teilen. Das Thema ist, vermeidet Pferdefrauen um jeden Preis. Vermeidet sie wie ein Vampir das Sonnenlicht. Und ich möchte euch auch sagen, warum. Pferdefrauen sind ein ganz besonderer Schlag Mensch. Ich muss auch gleich vorweg sagen, man kann das natürlich nicht komplett verallgemeinern. Und ich habe auch auf gar keinen Fall etwas gegen das Tier Pferd. Ich mag Pferde sogar gerne. Also das Tier ist völlig unschuldig und ihr müsst meine differenzierte Betrachtungsweise verstehen. Also auch jemand, der jetzt Pferde mag, ich mag Pferde auch. Ich habe nichts gegen Pferde. Ich finde es sogar toll, dass die Pferdemädchen sich so liebevoll und aufopfernd teilweise um diese Tiere kümmern. So, sie sind da und sie müssen versorgt werden. Dagegen habe ich überhaupt nichts und finde das auch gut, dass das so passiert. Nur wir reden ja hier aus einer Perspektive des Mannes. Und wir möchten ja, dass Männer ein glückliches, zufriedenes, selbstbestimmtes Leben leben. Und deswegen muss ich jedem Mann den Rat geben, Pferdefrauen um jeden Preis zu vermeiden. Wie ein Vampir das Sonnenlicht. Umdrehen, weggehen, sofort. Wenn ihr euch irgendwas vom Pferd erzählen will, dreht euch um, geht los, hört nicht mehr zu. Ich möchte euch auch sagen, warum. Und das ist halt die differenzierte Betrachtungsweise, die ich an den Tag lege. Also einerseits ist das toll, dass es da Frauen gibt, die sich so liebevoll um diese Tiere kümmern. Andererseits, aus der Perspektive des Mannes, möchte ich damit nichts zu tun haben. Weil ich habe ja jetzt, wie ihr wisst, von 2013 bis knapp 2020 auf einem Ponyhof gelebt mit meiner Ex-Freundin. Sie ist eine Pferdefrau. Als ich sie kennengelernt hatte, hatte sie 3 Pferde. Zu ihrer Hochzeit hatte sie dann plötzlich 7 Pferde und wollte weitere Fohlen züchten. Da habe ich dann schon gesagt, wenn du weitere Fohlen züchtest, ist diese Beziehung in dem Moment, wo eins deiner Pferde schwanger wird, beendet. Da hat sie sich dann in mein Frame, also in meine Weisung gefügt. Das hat funktioniert, aber was da los ist, ich versuche euch mal einen Querschnitt in den ausufernden Wahnsinn von dem Alltag von Pferdefrauen hier mal darzustellen. Und es ist für mich sehr komplex, weil ich habe da wirklich so viele Erfahrungen gesammelt, dass ich so viel Wissen damit euch teilen kann, dass es mir im Kopf rotiert, dass ich quasi gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ich fange mal an mit dem Ressourcenbedarf, den eine Pferdefrau hat. Also sie schafft einen Ressourcenbedarf, der ihre Leistungsfähigkeit mal locker um den Faktor 5 übersteigt, um niedrig anzusetzen. Also ein Pferd ist ein unkalkulierbarer Kostenfaktor. Das heißt, wenn alles gut läuft, habt ihr für ein Pferd, könnt ihr kalkulieren, ungefähr 250 Euro Stallmiete plus einmal Hufschmied im Monat, 80 Euro, je nachdem wie viel man reitet, plus eventuell Zusatzfutter, Tierarztkosten und so weiter. Ich will es jetzt nicht ganz übertreiben, aber ich will mal vorsichtig sagen, mit Rücklagen für etwaige Tierarztkosten, die in der Zukunft entstehen können, könnt ihr mal für ein Pferd rechnen, 500 Euro im Monat. So, das ist für den normalen Menschen, der ein Pferd irgendwo einstellen will, sind das die Kosten, mit denen er ungefähr kalkulieren kann. Kann ein bisschen weniger sein, aber das trifft es schon ziemlich gut, weil wenn das Pferd dann irgendwie was mit den Sehnen hat oder wenn der Sattel angepasst werden muss oder. Es ist wirklich ein unkalkulierbares Risiko, was einen logisch denkenden Mann schon fast nicht mehr ruhig schlafen lassen kann. Weil ihr habt jetzt folgende Situation. Das Pferd wird plötzlich krank. So, jetzt ist es natürlich ein Tier, das dafür nichts kann. Das ist diesem Mädchen jetzt ans Herz gewachsen. Und jetzt kommt dieser erhöhte Ressourcenbedarf zur Geltung. Und er drückt sich dann, wie das in unserer Welt so üblich ist, in Euro aus. Und es heißt jetzt plötzlich, ja, das Pferd muss endoskopiert werden. Also das muss von innen die Lunge, weil es hustet, das muss alles angeguckt werden. Das macht der Tierarzt dann auch vor Ort, Röntgen und so weiter. Da stehen dann auf den Rechnungen 1.400, 1.800 Euro drauf. So, die kann sie aber in diesem Monat nicht bezahlen. So, jetzt ist das Problem, dass ihr jetzt der Mann an der Seite seid und jetzt fängt es an. Jetzt heißt es ja, jetzt wird man als Mann manipuliert und der gute Mensch in einem kann natürlich jetzt, also wenn man da jetzt mit dem Tier so ein bisschen empathisch ist, kann man das Tier ja jetzt deswegen nicht aufgeben. Und wenn man das Geld in der Tasche hat, so wie es bei mir war, dann supportet man das halt irgendwie ein Stück weit. So, und schon ist man da drin. Schon rückt man Beträge raus aus seinem Portemonnaie, die man für sich besser selber nutzen könnte. Man könnte sich davon Eigentumswohnung kaufen, man kann sich davon Porsche 911 kaufen, man kann sich alles Mögliche davon kaufen, anstatt es dieser undankbaren Frau unterstützend zu geben. Aber ganz so einfach ist die Betrachtungsweise ja nicht, weil man ja damit auch dem Tier hilft, was ja wiederum ein höheres Ziel ist. So, das heißt aber, diese Frau hat eine Verwicklung geschaffen, die sie selber nicht zu leisten und zu handeln imstande ist, wo sie grundsätzlich auf die Leistungsfähigkeit externer Quellen angewiesen ist, Eltern, Partner und so weiter. Das nächste unkalkulierbare Risiko ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes, ich glaube es war 2018, hatten wir einen sehr trockenen Sommer. Es ist jetzt so beispielsweise, wenn man jetzt Pferde hat, da muss man, wenn man jetzt eine eigene Wiese hat, so wie wir die hatten, kann man die mähen, dann kriegt man da 30, 40, 50 Beilen raus. Das reicht aber nicht für den Winter für 7 Pferde, man braucht ungefähr 100 Beilen oder nochmal 70 Beilen zusätzlich. Jetzt ist es so, dass dadurch, dass die Wiese so trocken war und es nicht geregnet hat, gab es keinen zweiten Nachwuchs, also keinen zweiten Wuchs von der Wiese, die nicht nochmal gemäht werden konnte. Deswegen gab es Beilenmangel. Und Angebot und Nachfrage macht in unserer Welt natürlich den Preis. So, und wenn es jetzt keine Beilen mehr gibt, dann steigt der Preis. In diesem Fall hat sich der Preis von 40 Euro pro Beilen auf 100 Euro pro Beilen mehr als verdoppelt. So, jetzt weiß man schon, jetzt wissen findige Geschäftsleute, das sind dann Bauern, die diese großen Wiesen haben, die wissen, dass diese Pferdefrauen diese Beilen kaufen müssen. Und die machen damit ein wunderbares Geschäft. Weil dieses ganze System, was geschaffen wurde mit dieser Pferdehaltung, ist jetzt natürlich eine selbsterfüllende Schreckensprophezeiung für den Menschen, der sie für sich geschaffen oder der damit mit verwickelt ist. So wie ich es auch war. So, jetzt weiß man ja schon wohlwissend, wenn ich diese Beilen jetzt nicht rechtzeitig kaufe, dann müssen die Tiere im Winter verhungern. So, das ist natürlich klar, dass man das den Tieren natürlich nicht zumuten kann. Logisch. Also ist eine Verwicklung geschaffen, dass man jetzt als Mann sagt, gut, du Frau hast die Kohle nicht, ich habe die Kohle, ich supporte dich. So. Das heißt, jetzt braucht man nicht wie ursprünglich 2.000 Euro für den Beilenzukauf, jetzt braucht man 4.000, 4.500 Euro. Jetzt gibt es plötzlich Anlieferungskosten, die es vorher nicht gab, weil die findigen Geschäftsleute wissen, wie man das Letzte aus diesen Pferdefrauen rauspressen kann. So, und ihr wollt in dieser Situation nicht der Mann sein, der mit dieser Pferdefrau in irgendeiner Art und Weise verwandelt ist. So, den Männern unter uns, die sowieso schon ihren eigenen Weg gehen, die sind beschützt, denen kann das nicht passieren. Ich musste diese Art von Erfahrung am eigenen Leib machen. Also die Ressourcen, die einem Mann dort extrahiert werden, sind unkalkulierbar. Und wenn man jetzt eine gewisse Leistungsfähigkeit hat, so wie ich sie hatte, kann man natürlich die Tiere darunter nicht leiden lassen. Egal welche Vereinbarung wir Menschen treffen, die Tiere dürfen natürlich logischerweise nicht darunter leiden. Und das ist diese hochmanipulative Verwicklung, in der sich der Mann dann befindet, wenn man jetzt nicht ganz empathisch kalt ist, so wie ich es halt war. War es für mich eine sehr schwierige Situation, weil ich wusste, okay, ich werde jetzt hier irgendwie, alles passiert hier gerade so, wie ich nie leben wollte. Aber andererseits sind da jetzt diese Lebewesen und die können ja jetzt nicht unter dieser Situation leiden. Also holt man das Portemonnaie raus und supportet die ganze Nummer. Und egal, was euch die Frau erzählt, ich gebe euch das Geld wieder, sie kann es niemals wiedergeben, weil dieser permanente, um den Faktor 5 gesteigerte Bedarf von finanziellen Mitteln, um dieses System am Laufen zu halten, natürlich, sie wird niemals mehr Überschüsse erwirtschaften, sodass sie jemals irgendwas von dem, was sie genommen hat, zurückzahlen kann. Das ist also absolut... es entbehrt jedem logischen männlichen Menschenverstand, 7 Pferde zu halten, beispielsweise. Das ist völliger Unsinn. So, wenn die Tiere da sind, müssen sie logischerweise versorgt werden. Sie waren dann da. Aber deswegen kann ich euch jetzt nur raten, bereichert um diese Erfahrung, die ich habe, wenn mir irgendeine Frau irgendwas vom Pferd erzählt, Reitbeteiligung, Ausreiten, irgendwas, ich will gar nicht mehr hören, was sie sagt. Ich drehe mich sofort um, gehe weg. Ich will davon nichts mehr hören, weil sonst wird man mit reingezogen und einem wird das Elend erzählt, wie dieses Tier zu leiden hat, wenn nicht. So. Und schon hat man natürlich ein Ohr dafür. Das ist so ähnlich, wie wenn jetzt einer hier rumläuft mit so einer Spardose und der kommt vom Zirkus und der drückt natürlich auf die Tränendrüse und sagt, ja, wie schlecht es den Kamelen geht und wie schlecht es dem und dem und dem geht und ob ihr nicht da 2 Euro reinstecken könnt. So, das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sein, ich will immer nicht, dass Tiere leiden. Ich habe ein großes Herz für Tiere und ich möchte halt nicht, dass Tiere leiden unter menschlichem Schwachleistungsvermögen quasi. Dann hier kommen dem 2 Euro, ist doch nur Geld. Und dann hoffe ich, dass es auch bei den Tieren ankommt. Wer weiß das schon. So, das ist das Nächste, dann, was einem dann irgendwie Kopfschmerzen bereitet. So, und deswegen müsst ihr diese Pferdefrauen vermeiden, weil sie manipulieren euch an allen Ecken und Enden damit rein. Möchte ich euch eine andere Geschichte erzählen. Ein Freund von mir, auch Unternehmer, der hatte eine Freundin, mit der er Friends with Benefits gemacht hat quasi. Und sie hatte auch eine Freundin und sie war eine Pferdefrau. Und die hatte plötzlich Tierarztkosten, 3.500 Euro. Und dann hat sie über diese Freundin, also über die Girlfriend with Benefits, die er da hatte, hat die Freundin der Freundin angeboten, dass sie ja wusste, dass er Unternehmer ist und dass er über diese Liquidität verfügt. Und sie hat angeboten, wenn er ihr diese 3.500 Euro für die Tierarztkosten zur Verfügung stellen würde, würde sie ihm 2 Monate lang auf Abruf für Vollkontakt zur Verfügung stehen. So, da wisst ihr, wie die Prioritäten gestaffelt sind. Und das war für mich damals auch so ein Eye-Opening-Moment, wo ich gesagt habe, also verrückte Welt. Das ist toll für das Tier. Schön, dass es diese Mädchen gibt, die bereit sind, so weit zu gehen, um dieses Tier zu versorgen. Ist aber also außerhalb jedweden vernünftigen Gedankengutes. Und also ich muss euch auch sagen, so eine Pferdefrau hat nie wieder Zeit für den Mann. Das ist also, die ist fertig, die ist ausgelastet bis zum Umfallen. Meine musste jetzt nicht arbeiten, die hat das in Vollzeit gemacht, aber auch die war ausgelastet, weil ihr müsst euch vorstellen, morgens raus zu den Pferden, füttern. So, wir nach dem Füttern die Hinterlassenschaften der Pferde vom Boden abkratzen, bei jedem Wetter. Egal, Sommer, Winter, spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Und also ich habe schon damals Witze darüber gemacht, dass ich gesagt habe, ihr kauft dieses teure Futter, stellt das dem Pferd zur Verfügung, das Pferd isst dieses Futter, das Pferd legt euch das Futter wieder raus auf den Matschplatz, ihr kratzt das wieder vom Boden weg, schafft das weg in einen Container, also die haben sogar einen Container, weil dieses Wasser, was dann regnet, darf da nicht durch und darf nicht in den Boden sickern. Das heißt, die haben einen Container, es wird bezahlt, um es in das Pferd reinzukriegen, es wird auch bezahlt, um die Hinterlassenschaften wieder abzuholen. Es wird immer bezahlt. Das ist ein never-ending, selbsterfüllender Bezahlwahnsinn. Also das ist ein unkalkulierbarer Schwachsinn, kann ich euch sagen, der da stattfindet. Und wie gesagt, man muss das differenziert betrachten, wie ich schon sage. Das Tier kann an dieser Stelle überhaupt nichts dafür. Aber so findet es statt. Und es muss laufend gezahlt werden. Also dieser Bezahlwahnsinn kommt niemals zur Ruhe. Und das überschreitet einfach die Fähigkeit. Das überschreitet den Verstand der Pferdefrau. Das überschreitet auch ihre Leistungsfähigkeit, ihre Ressourcenakkumulationsfähigkeit. Die ist permanent im Limit. Und auch von ihrer Leistungsfähigkeit, was das rein Körperliche angeht, also diese ganze Versorgung, dieses ganze Zäune einschlagen und so weiter, das können die alles nicht leisten. Das heißt, die greifen permanent auf ihre Partner zu, auf die wenn sie einen Partner haben, die Freunde von ihren Partnern, die Väter von, also wenn ihr jetzt der Vater seid von einem Bluepill-Beta, der da jetzt bei der Pferdefrau die Beziehung mit der hat und der arbeitet, sitzt plötzlich der Vater auch mit im Bagger und schaufelt von dem jungen Mann, der diese Frau zur Freundin hat. Also da werden Verwicklungen und Verkettungen geschaffen, die sind für den logisch denkenden Mann einfach nicht zu ertragen. Das nächste ist, wo ich stehen geblieben war, also morgens füttern, danach die Hinterlassenschaften vom Boden hochkratzen, das Ganze mit der Schubkarre in den großen Container packen, der dann irgendwann von einem riesen 40-Tonner abgeholt wird. Dann ist es ja schon wieder 11, 12 Uhr, dann schon wieder das nächste Futter vorbereiten, dann kommt schon wieder die Reitbeteiligung, dann kommt der Tierarzt, dann kommt der Hufschmied, dann kommt der Sattel muss angepasst werden. Oh, sagt der Sattler, tut mir leid, der Sattel kann jetzt doch nicht für 200 Euro angepasst werden, du brauchst einen neuen Sattel für 1.800 Euro, für 2.500 Euro. Das geht dann den ganzen Tag so. Da wird einem schwindelig. Also es wird einem wirklich schwindelig bei diesem Wahnsinn. Ich kann es euch nur so sagen, ich habe das aus erster Hand erlebt. Ursprünglich sollte nur der Sattler kommen, 200 Euro aufpolstern, daraus werden schnell 2.200 Euro für einen neuen Sattel. Und der neue Sattel ist dann sogar unbedingt erforderlich, weil sonst leidet der Pferderücken. So, dann sage ich, okay, dieses Pferd reizt es doch gar nicht, lass es doch in Ruhe da stehen, dann brauchen wir den Sattel nicht für 2.200 Euro. Das geht wiederum auch nicht, weil wenn das Pferd da steht, leidet die Muskulatur, dann wird das Pferd, ist ungesund für das Pferd, nur rumzustehen. Also es muss bewegt werden von den Reitbeteiligungen. Also sage ich, kaufst du jetzt einen Sattel für 2.200 Euro dafür, dass deine Reitbeteiligung, die dir wiederum 50 Euro im Monat dafür bezahlt, das Pferd bewegen kann, damit das Pferd gesund bleibt. Also da werden Verkettungen, Verwicklungen, die einfach nicht zu ertragen sind, geschaffen. So. Und dann kommt die Reitbeteiligung am Wochenende, bringt eine Freundin mit, die bringen ihre Eltern mit, die machen Fotos. Das ist wie auf dem Bahnhof Frankfurt am Main. Also das, was da von diesen Mädchen veranstaltet wird, es ist gut, dass es veranstaltet wird für die Pferde. Es ist super, dass die ihre Ressourcen überall an jeder Ecke rauskratzen und in die Pferde investieren, damit die gesund sind, mit Futter, mit gesunden Sätteln, mit all dem. Das ist super für das Tier, finde ich toll. Aber als Mann kann ich euch nur sagen, wenn die euch irgendwas vom Pferd erzählt, steigt in euer Auto und fahrt weg. Hört ihr nie wieder zu. Egal, was sie will. Es ist am Ende des Tages, dreht es sich in die Welt der Manipulation und sie braucht Hilfe. Da führt es immer hin. Das ist immer das, was das Endresultat daraus ist. Und wir wissen ja, wie wir Männer sind. Wir wollen den Vollkontakt mit der Frau. Sie will das Pferd versorgen. Und dann fängt sie an, den Mann zu gamen, weil er will den Vollkontakt und dann bekommt er auch den Vollkontakt, der Vollkontakt ist gut und irgendwann fängt sie an, diese Manipulation zu drehen, dass sie dann mit dem Mann spielt, dass er sich da dann mit einbringt. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Männer ich wie im Gulag habe Steine kloppen sehen auf Pferdeplätzen, wie viele Männer Wege geschottert haben, Pfähle eingeschlagen haben, Ställe gedämmt, umgebaut. Also das ist wirklich richtig körperliche Arbeit, das ist nicht einfach nur so ein bisschen so, ich tapeziere hier mal mit dir eine Wand. Das ist also wirklich etwas fürs Grobe. Danach, da kann man sich mal ohne weiteres den Rücken für die nächsten 20 Jahre ruinieren bei diesen Arbeiten, die da gemacht werden. Und es ist verrückt. Und deswegen kann ich euch nur sagen, und diese Pferdefrauen, jetzt ist ja der nächste Aspekt, also ich habe viele Aspekte im Kopf, ich versuche die jetzt wirklich mal hier in dieses Video reinzukriegen. Der nächste Aspekt ist, ihr habt einen sehr prozentual sehr hohen Anteil, also die sind da ja unter sich. So, da sind da 10, 15 von diesen Females und die Single-Quote ist ungefähr bei, ich will es nicht übertreiben, 80%. 80% von denen sind beschädigte Ware. Und dementsprechend lassen die sich natürlich auch nichts sagen. Und je mehr von denen, das potenziert sich, also je mehr von denen auf einem Haufen sitzen, desto mehr entwickeln die natürlich ihre Inselsichtweise auf die Welt. Und möchten sich natürlich dementsprechend von Männern auch nichts sagen lassen. Das ist so, das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also, wie heißt es so schön, die alte Redewendung, sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Man soll ja irgendwie, heißt das ja im Allgemeinen, man ist ja der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man am meisten zu tun hat. Diese Pferdefrauen haben sehr viel mit Pferdefrauen zu tun, mit Reitbeteiligung, weil die durch diese wechselseitige Verkettung, die geschaffen haben, brauchen die auch laufend wen. Also die sind darauf angewiesen, dass die Reitbeteiligung kommt. Die sind darauf angewiesen, dass die nächste und dass das alles Hand in Hand und dass die kommt, um die Hinterlassenschaften vom Boden zu kratzen und so weiter. Wenn die eine nicht kommt, muss die andere einspringen und also wie gesagt, es hört einfach niemals auf. Es ist eine tagesfüllende, jeden Tag füllende, sich selbst erfüllende Wahnsinnsprophezeiung. Deswegen kann ich euch nur raten, absolut Finger weg. Und das sieht nach außen auch alles toll aus. Die kommen dann aus Unternehmerfamilien und oder die haben Immobilien und so weiter. Aber das, was dann da in der Realität stattfindet, ist absolut erschreckend. Also die einzige Möglichkeit, wie man als Mann mit Pferdefrauen umgehen kann, ist, man kauft sich selber so einen Pferdehof, weil Vermietung an Pferdefrauen ist hochlukrativ, kann ich euch sagen. Die zahlen euch zum Beispiel 200 Euro für einen Stellplatz für ein Pferd. Oder 150 oder 200 Euro, wenn ihr sagt, ich mache gar nichts, könnt ihr als Mann sagen, ihr seid auf euch gestellt, ihr füttert selbst, ihr kratzt selbst und so weiter und ich gebe dir 30 Tage Kündigungsfrist. Wenn du dich nicht an meine Weisung hältst, ein Widerwort und ich spreche dir die Kündigung aus. Das ist die einzige Art und Weise, wie man mit denen umgehen kann. Dann kann man die maximal, das ist Pimpen. Also man kann sie maximal monetarisieren, denn das funktioniert. Weil darauf lassen die nichts kommen. Das Pferd, das wird immer irgendwie bezahlt. Und die Stellplatzkosten werden auch immer irgendwie bezahlt. Also das kann man wunderbar monetarisieren. Das ist ganz interessant. Aber anders geht es nicht. Also das ist die einzige Position, in der man mit denen zu tun haben darf, wenn man sich selber sicherstellen will. Dann ist aber auch das Interessante, ihr dürft niemals, also man darf keinen Millimeter abweichen, man muss wirklich hart sein. Ich habe beispielsweise erlebt, auch zweimal erlebt, dass Pferdefrauen ihr Pferd dagelassen haben. Da war ich wirklich geschockt. Also die eine ist psychisch zusammengebrochen, die war am Ende, weil die war auch nicht ganz, da oben war nicht alles ganz in Ordnung bei der. Die hat dann gesagt, sie muss sich erstmal selber wiederfinden und so weiter und ist einfach gegangen und hat das Pferd da stehen lassen, hat nie wieder Steinmiete bezahlt, das Pferd war ihr egal. Sie wollte mit sich erstmal ins Reine kommen und hat einfach das Pferd da stehen gelassen. Hat das den anderen Mädchen überlassen, die haben dann die Verantwortung dafür übernommen. Also sowas passiert dann auch plötzlich, dass irgendein Mädchen ausfällt, die 2, 3 Pferde hat und die anderen als Gemeinschaft übernehmen dann das, dem Tierwohl zuliebe, was ja auch was Vernünftiges ist, aber es ist auch hochgradig, es ist einfach fies. Und es ist nicht schön, damit selbst bei zu sein, weil da entstehen dann wieder zusätzliche Kosten und so weiter. Die lässt es einfach da, eiskalt damit abgeschlossen. Die andere hat das auch mal gemacht. Die ist dann einfach weggezogen, hat einen neuen Typen. Das passte nicht mehr in ihren Lifestyle. Sie wollte Familie gründen. Sie war auch nach der Wall. Also sie hatte definitiv was bei ihr 11:55 und das wusste ihre biologische Uhr. Und die hat dann einfach ihre 3 Ponys da gelassen, hat dann auch zum Schluss die vereinbarte Summe auch nicht mehr bezahlt. Also sie hat auch einfach das dann aufgegeben, dieses Hobby. Und einfach diese Tiere da stehen lassen. Und diese Gefahr habt ihr natürlich auch, wenn ihr euch einen Ponyhof kauft und das dann da vermietet. Das ist definitiv eine Gefahr, vor der ich warnen möchte. Das Mädchen ist dann plötzlich weg und ihr habt 4 Pferde, von der da stehen. So, das sind dann plötzlich Tiere, die versorgt werden müssen. Die können ja nicht verhungern. Also die machen nur Probleme, sage ich euch. Ich habe Mädchen gesehen, die fahren eine widerliche Knusperkiste, Auto, das jeden Tag auseinanderfallen kann mit porösen Reifen, gehen zur Bank, finanzieren sich 10.000 Euro, nehmen 10.000 Euro Kredit, um ein Pferd zu kaufen. Was dann weitere Kosten verursacht und die fährt immer noch dieses Auto, das jeden Tag ausfallen kann. Also ja, Männer, das ist mit logischem Menschenverstand nicht zu begreifen und deswegen sind Pferdefrauen für mich also wirklich absolut beschädigte Ware. Also klar, als Mann, der seinen eigenen Weg geht, bin ich davor safe. Ich wollte nur jeden Mann von euch mal warnen und einfach mal so einen Querschnitt des Wahnsinns einfach mal kurz so in diesem Video zum Besten geben, damit der eine oder andere es schon mal gehört hat und da vielleicht sensibilisiert ist, wenn er sowas hört. Also auch für kurze Engagements würde ich auch also einfach nur für den Benefit, für den Vollkontakt, keine Pferdefrau. Auf jeden Fall keine Pferdefrau, weil immer mit dem Tierwohl argumentiert wird. Und das ist natürlich eine Argumentation, ja, was soll man jetzt machen, wenn man jetzt davon gehört hat? Also wenn ich jetzt davon hören würde, dass meine Nachbarin ihren Hund nicht mehr füttern kann, weil die Rente dafür nicht reicht und sie würde jetzt überlegen, den ins Tierheim zu geben, dann bin ich jetzt so lieb, dass ich sagen würde, okay, komm, hier hast du nochmal 50 von mir und der anderen Nachbarn würde ich fragen, schmeiß auch nochmal 50 mit rein, dass sie auf jeden Fall ihren Schäferhund behalten kann. So, weil ich halt auch im Sinne des Tieres zu denken gelernt habe. Ist aber gefährlich, weil man auf diese Art und Weise wahnsinnig gegamed wird und auch wahnsinnig ausgenommen wird in Form von Arbeit, in Form von Geld. Pferdefrauen sind wirklich ein ganz besonderer Schlag, den es absolut zu vermeiden gilt. Bei denen geht es den ganzen Tag nur um dieses Thema. Wenn man denen zuhört, auch wenn dann 5, 6, 7, 8, 9 von diesen Hühnern da zusammensitzen und die sich unterhalten, das hat mit der echten Realität, mit der echten Welt außerhalb des von denen geschaffenen Mikrokosmos überhaupt nichts mehr zu tun. Also die leben in wirklich ihrer eigenen Blase und haben mit der echten Realität, die sind völlig entkoppelt davon. Die glauben, Pferdehaltung ist, das ist das Nonplusultra und es gibt aber noch eine andere Welt daneben. Das ist die echte Welt, das ist meine Welt, da geht es um meine Existenz und da geht es nicht darum, meine Ressourcen aufzurauchen für eine Verwicklung, die geschaffen haben. Und deswegen kann ich euch nur raten, Finger weg, um absolut jeden Preis. Vermeide die wie ein Vampir das Sonnenlicht. Ja, Männer, ich denke, meine Message ist klar. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Ich freue mich auf eure Daumen hoch, wieder wie gehabt auf eure Abos und auf eure Kommentare. Bis morgen. Tschüss.